Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 854 an Schiller. Madame Bürger hat uns bis jetzt noch verschont, wenn sie nicht etwa morgen noch kommt und auf eine Sonntagsdeklamation Anspruch macht. Auf alle Fälle werde ich mich in eine Ecke des Saals nicht weit von der Türe setzen und, nach Beschaffenheit der Umstände, aushalten oder auf und davon gehen. Was Sie mir von Iphigenie sagen, ist mir erfreulich. Könnten und möchten Sie das Werk bis zur Aufführung treiben, ohne dass ich eine Probe sähe und es Sonnabend, den 15. geben, so bliebe ich noch eine Woche hier und brächte manches vor und hinter mich. Wie ich höre, geht der Theaterbau zu Lauchstädt recht gut vonstatten. Ich bin recht neugierig, wie dieser Pilz aus der Erde wachsen wird. Wenn Sie eine Leseprobe von Alarkos gehalten haben, so sagen Sie mir doch ein Wort davon. Es ist mir diese Tage ein anderes, neues dramatisches Produkt zugeschickt worden, das mir, ich mag wohl so sagen, Kummer macht. Ein unverkennbares Talent, sorgfältiges Nachdenken, Studien der Alten, recht hübsche Einsicht, brauchbare Teile, und im Ganzen unzulänglich, indem es weder vor noch rückwärts Fass macht. Den zehnten Teil davon hätte man vielleicht produzieren können, aber, so wie es liegt, ist es ganz und gar unmöglich. Wie ich zurückkomme, sollen Sie es sehen und werden wahrscheinlich noch größere Klagelieder anstimmen. Sagen Sie aber niemand nichts davon, auch nichts von meiner vorläufigen Anzeige, denn wir müssen es unter uns in der Stille zurechtlegen. Das Bibliothekswesen konstruiert sich nach und nach, obgleich noch immer langsam genug. Ich halte meine Taktik und suche nun immer, von Epoche zu Epoche vorzurücken, irgendeine poetische Stunde und sonst ein wissenschaftlicher Gewinn fällt auch mit ab. Leben Sie recht wohl und richten sich recht behaglich ein. Jena am 7. Mai 1802. G.